Hier ist der Londoner Rundfunk. Am Mikrofon Anita Wirth. Guten Abend. Big Ben hat 7 Uhr geschlagen. Bei Ihnen, meine Damen und Herren, ist es 8 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit. Wir senden jetzt bis 22 Uhr unser Abendprogramm in deutscher Sprache. Hören Sie zuerst die Nachrichten. Der Sender Peking brachte eine Erklärung, die von Anhängern Mao Zedongs veröffentlicht wurde. Hieraus geht hervor, wie die Lage in der größten Handelsstadt Chinas, Shanghai, ist. Im Sender Peking hieß es, der gegen Mao Zedong eingestellte Parteiausschuss in Shanghai sei aufgelöst worden. In Shanghai sei der Endkampf der Kulturrevolution im Gange. Nach der Erklärung hat der betreffende Parteiausschuss in Shanghai die Schließung von Fabriken veranlasst, sowie die Einstellung des Straßen- und Eisenbahntransports. Der Ausschuss habe Hafenarbeiter ermutigt, die Arbeit niederzulegen, wodurch der Hafenbetrieb gestört worden sei. Der Ausschuss habe öffentliche Gelder durch unterschiedslose Erhöhung von Löhnen und auf andere Weise verschleudert. Ferner heißt es in der Erklärung, sämtliche Reisegenehmigungen der Behörden in Shanghai seien ungültig. In der Erklärung werden alle Arbeiter, die Shanghai verlassen haben, aufgefordert, sofort in die Stadt zurückzukehren. Im Sender Peking wurde ferner ein Kommuniqué verlesen, das von den Zentral- und Militärausschüssen der Kommunistischen Partei und dem Staatsrat veröffentlicht wurde. Hierin wird die Bevölkerung und die Armee aufgefordert, neue Gegenangriffe bürgerlicher Reaktionäre abzuschlagen. In dem Kommuniqué heißt es weiter, die wenigen Menschen in der Partei, die die kapitalistische Linie verfolgen, seien auf dem Rückzug, kapitulierten aber nicht. In der Rundfunksendung wurde diesen Kreisen vorgeworfen, sie verursachten Auseinandersetzungen, die zu ernsten Zwischenfällen führen. Sie hätten die Arbeiter aufgefordert, die Produktion, das Transportwesen und die Kulturrevolution zu sabotieren. Über den Machtkampf in China spricht nach den Nachrichten Austin Harrison. Blickpunkt London. Austin Harrison spricht über den augenblicklichen Machtkampf in China, der für den westlichen Beobachter so schwer verständlich ist. Wenn man über die sogenannte große proletarische Kulturrevolution in China spricht, dann kann man sich mit dem Gedanken trösten, dass auch niemand sonst hier im Westen wirklich weiß, was da drüben vor sich geht. Die Nachrichten aus China erreichen uns über japanische Journalisten im Lande oder über ihre europäischen kommunistischen Kollegen. Sie alle müssen sich im Wesentlichen darauf beschränken, Aufschriften auf den Plakaten der Roten Garde zu übersetzen. Eine objektive Nachrichtenquelle gibt es in China nicht. Aber welche Aufschriften sollen die Journalisten in ihren Meldungen anführen? Denn es steht ja jetzt fest, dass die Rote Garde selbst in Fraktionen gespalten ist und in verschiedenen Teilen des Landes trifft die eine oder andere dieser Fraktionen auf allerhand organisierten Widerstand. Auch hätte es wenig Sinn, sich auf die chinesische Presse oder den Rundfunk zu verlassen, da sich dort Anhänger und Gegner Mao Zedongs bitter befehden. Wenn man alles zusammennimmt, was man in der letzten Zeit aus China erfahren hat, dann ergibt sich das folgende Bild. Niemand weiß vorerst wirklich, ob Mao Zedong noch irgendwelche Macht in China ausübt oder ob er bereits senil ist und von seiner Frau für eigene politische Zwecke ausgenutzt wird. Niemand weiß, ob Lin Biao, der offiziell als Nachfolger Mao Zedongs in Aussicht genommen ist, noch tatsächlich die Armee in der Hand hat. Die Armeezeitung spricht immer wieder davon, dass die Soldaten Mao Zedong die Treue beweisen müssen. Und daraus hat man verschiedentlich geschlossen, dass Lin Biaos Einfluss nicht mehr derselbe ist wie früher. Niemand weiß auch, ob Ministerpräsident Zhou Enlai wirklich die zentrale Rolle im Kampf spielt und wenn ja, auf welcher Seite er steht. Nach den zuverlässigsten Quellen ist er zu gescheit, um schon jetzt seine Position zu enthüllen. Niemand weiß, ob China vor einem Bürgerkrieg steht oder ob man in den Berichten der letzten Zeit übertrieben hat. Niemand weiß, ob die schwach fundierte Wirtschaft Chinas im Begriff ist, infolge des Widerstands gegen den Maoismus, der Streiks- und Sabotageakte, völlig zusammenzubrechen. Das ist ungefähr alles, was sich über die augenblickliche Lage in China sagen lässt. Und da wir so wenig über das heutige China wissen, ist es vielleicht das Beste, dieses riesige Land unter dem historischen Gesichtswinkel zu betrachten. Man sieht da, dass 17 Jahre nach dem Sieg der kommunistischen Revolution in China fast alle Führer der Partei von dem Vater der Revolution angegriffen werden, der dort höher gepriesen werden soll als die Sonne. Auch Stalin hat mit seinen berüchtigten Säuberungsaktionen, durch die die alte Parteiführung faktisch vernichtet wurde, 17 Jahre nach dem Sieg der Revolution begonnen. Hitler brauchte zwar nicht so lange, bevor er Röhm und General Schleicher liquidierte, die ihm zur Macht verholfen hatten. Aber Tatsache ist nun mal, dass Revolutionen ihre Kinder verschlingen. Wenn man sich fragt, wie die Dinge in China weitergehen werden, dann kommen da anscheinend drei Möglichkeiten in Betracht. Die eine wäre, dass Mao Zedong oder Madame Miao über Lin Biao die Armee beherrscht und letzten Endes den Sieg davonträgt. Denselben Ansicht ist offenbar auch Milovan Gilas und sie geht von der Annahme aus, dass die Elite der kommunistischen Partei nicht genügend bewaffnete Verbände zur Verfügung hat.